WDR 5. Neugier genügt. Schräge metallische Töne flirren durch den kahlen, weißgekalkten Raum. Museumsinsel Hombruch. Die Akustik der avantgardistischen Architektur spielt permanent mit, antwortet mit Echo auf das Pling-Pling eines höchst bizarren Instruments. Eine Eierharfe. Ein Eierschneider. Ein simples Küchenutensil. Die Kursteilnehmer pressen die drahtigen Dinger auf Schuhkartons, zupfen an den feinen Stahlseiten und lauschen erstaunt. Das Handwerk der Freiheit. Kursleiter Frank Ebeling schwört, die Eierharfe ist frei und unbeherrschbar, und dabei lächelt er schelmisch wie ein gewiefter Animateur. Aber das ist ja auch der Reiz, weil ich war letztens an der offenen Jazzhochschule in Köln, Vorbereitungskurs zum Musikhochschulstudium. Ich fand es ganz reizvoll, auch mal Musikstudenten zu konfrontieren mit einem Instrument, wo sie keine Kontrolle haben. Dann sind wir ja schon, ob wir wollen oder nicht, in der Improvisation. In der Musik, auf der Theaterbühne, in der Psychotherapie. Überall spielt das Improvisieren eine große Rolle. Lernen, auf kleinste Impulse zu reagieren, ohne alles jederzeit in der Hand zu haben. Das Pling-Pling der Eierschneider ist heute Lockerungsübung für das Circle Singing. Dabei werden kleine Melodien von Mund zu Ohr weitergereicht, wie bei der Stillen Post. Diese Methode hat Ebeling von Bobby McFerrin gelernt, dem schwarzen amerikanischen Vokalkünstler. Circle Singing ist eigentlich so was Urtümliches, was Urvölker eigentlich praktizieren. Zum Beispiel Pygmäen, die kennen den Begriff Familie gar nicht, sondern nur die Dorfgemeinschaft. Die prägen dieses Gemeinschaftsgefühl auch über Gesang. Dann übernimmt eine Person nur zwei Töne oder drei Töne. Das ist sein Pattern. Vielleicht auch nur einen Ton. Und jeder setzt seinen Ton rhythmisch ein. Und das verzahnt sich zu einer Polyphonie. Und das läuft und läuft circle-mäßig in der Repetition. Und das hat auch was Tranceartiges. Improvisieren als Kommunikation. Im Jazz die hohe Schule. Plötzlich warf Will den Kopf in den Nacken und sagte: Auf geht's, Mix, los! Seine Finger verließen sicheren Boden und ergründeten verborgene Regionen. Seine widersprüchlichen Intervalle loteten dunkle, geheimnisvolle Tiefen aus. Er lachte mir über die Wellen seiner Improvisation hinweg zu. Hey, wo bleibst du? Will dachte, ich würde nach ein paar Takten mitspielen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und stürzte mich in die Fluten. Ein paar Phrasen lang lebte ich auf und wagte mich hinaus zu ihm auf offene See. Er drängte mich weiter und weiter hinaus in die eiskalte Strömung, bis ich das Ufer nicht mehr sah. Aus Klang der Zeit von Richard Powers. Zur Musik von Chick Corea. Der Pianist folgt seiner Eingebung auf höchst musikalischem Niveau. Improvisation ist nicht dilettantisch, sondern spontan verfügbare Perfektion. Und sie ist Hingabe an den Augenblick. Die lexikalische Definition klingt allerdings eher nüchtern. Improvisieren, lateinisch providere, voraussehen. In der Verneinung improvidere, nicht vorhersehbar. Im Deutschen auch aus dem Stegreif. Stegreif ist eine alte Bezeichnung für Steigbügel. Im fliegenden Galopp greift der Reiter nach einer Trophäe oder einer Waffe. Er steht dabei im Stegreif, also im Steigbügel, um die Hände frei zu haben. Fliegende Pferde. Die Schnelligkeit ist ein wichtiges Element der Improvisation. Die Meister der blitzschnellen Eingebung improvisieren aus Lust, aus Not, aus Übermut. Überall. Im Sport die Degenfechter und Freestyle-Skateboarder, auf der Bühne die Kabarettisten und Slam-Poeten. Was diese Stegreifkünstler auf der Bühne von sich geben, das beherrschen sie meist auch im Alltag. Spontan praktischen Gebrauch von Kreativität zur Lösung auftretender Probleme. Das Wort improvisieren. Katrin Kupke, 52 Jahre alt, Schauspielerin, Komödiantin. Sie fragt, wer sich wohl bei Wikipedia dieses Satzungetüm abgerungen hat. Ich finde es ungeschmeidig ausgedrückt. Weil Kreativität oder das Improvisieren ist wesentlich mehr im Fluss. Also spontan, praktisch, ja? Es kann auch ein spontaner und praktischer Gebrauch sein, finde ich. Spontan unpraktischer Gebrauch von Kreativität zur Lösung von Problemen, damit kennt sich Katrin Kupke aus. Die Frau mit dem schwarzen Wuschelhaar und dem clownesken Lächeln wuchs in Ost-Berlin auf. Naja, ich sag mal, auf eine Art war die DDR eine einzige Improvisation. Ja, weil hat ja eh nichts funktioniert. Es wurde getauscht und selbst gemacht. Afrikanische Gewänder aus Bettlaken oder Jeans aus irgendwas, verziert mit Geschenkbändern. Aber nicht nur das. Ich glaube, mein Leben ist eine einzige Improvisation. Was daraus wurde, war zu Anfang nicht vorhersehbar. Als Kleine spielt sie mit Nina Hagen im Sandkasten, begegnet dem Kosmonauten Juri Gagarin, erlebt Marcel Marceau und den Clown Dimitri. Dann will sie nur noch eins, Schauspielerin werden. Das klappt gut, bis zum Blackout beim Examen an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Oh, ich habe einen grandiosen Hänger gehabt. Ich wusste weder welches Stück, noch wo ich bin, noch sonst was. Und habe schweigend und mit offenem Mund meinen Partner angeschaut. Der sieht ihre weit aufgerissenen braunen Augen und wirft ihr schnell ein paar Satzfetzen zu. Sie schafft es, den Faden wieder aufzunehmen, holt sich zurück auf die Bühne und damit auch zurück ins Leben. Der rettende Einfall in höchster Not. Und das ist für mich das wirkliche Improvisieren. Da hilft nur eins, loslassen. Absolut loslassen und im Vertrauen sein und dann kommt's. Und wenn du das einmal entdeckt hast als Fähigkeit oder als Möglichkeit, dann kannst du dich im Leben improvisieren und du fängst immer mehr an, auf deine innere Stimme zu hören und entwickelst Vertrauen. Und so kannst du dich leichter mit den Wellen oder der Achterbahn des Lebens bewegen. Mitschwimmen, locker und wenn es geht, angstfrei. Wer in der DDR diese Fähigkeit entwickelt hatte, dem gelang es vielleicht auch, die Lücken im starren System zu nutzen. Wenn auch ständig in Gefahr, in den Bau zu wandern. Katrin Kupke war eine dieser Unangepassten. Ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, 1982, und habe 2 Jahre lang relativ regelmäßig Herrn Honecker geschrieben, dass doch für beide Seiten das Beste wäre, dass ich das Land verlasse. Und nach 2 Jahren haben sie mich ausreisen lassen, aber sie haben an dem Tag meiner Ausreise 7 meiner Freunde verhaftet und die haben für mich gesessen eigentlich. Im Westen entdeckt sie eine neue Liebe, den Beruf der Clownin. Katrin Kupke bekommt Stipendien und Kulturpreise, entwickelt Soloprogramme und sie zieht ihre 3 Kinder groß. Auch das verlangt nicht wenig Improvisationstalent. Bis zur Einschulung meines ältesten Sohnes war das relativ einfach. Wir haben zu der Zeit im Wohnwagen gewohnt und waren dadurch mobil und konnten von Vorstellung zu Vorstellung fahren, hatten unser Zuhause, die Kinder hatten meistens eine Betreuung vor Ort, die haben wir halt mit dem Veranstalter abgeklärt. Und das war natürlich immer ein Leben in Bewegung und natürlich immer improvisiert. Die Wende erlebt sie auf dieser Seite der Mauer, zum Nichtstun verdammt. Die friedliche Revolution hat für Katrin Kupke durchaus etwas DDR-typisches. Versuchen, was geht. Try and error. Aus diesem Kontext heraus, dass wir eben ein Volk der Improvisateure waren und der Deserteure, die aus dem Land gegangen sind, über die Grenze, die Tunnel gebaut haben, den Ballon gebaut haben, also welch kreatives Potenzial der Improvisation, um diese Mauer zu überwinden. Ja, die haben alle dazu beigetragen, damit diese Welle entsteht. Und natürlich ist sie durch die Spontanität, die ja in der DDR auf eine gewisse Art immer vorhanden war, also dass wir sowieso durch das immer wieder eigene Lösung finden, beweglicher waren. Beweglich, mutig, fantasievoll. Was ist das Improvisieren eigentlich? Talent, genetisch bedingt oder soziale Fähigkeit? Das ist eine Kunst, die 90% der Menschen ohnehin beherrschen, sich nur dieser Kunst nicht unbedingt bewusst sind, beziehungsweise wenn sie sich bewusst sind, auf sie nicht besonders stolz sind, weil sie kein so großes Ansehen genießt. Schuld daran sind die Schummler, die Durchwurschtler und Lavierer, sagt Christian Ankowitsch. Schummeln hat sowas Unredliches, dafür plädiere ich keinesfalls. Stattdessen empfiehlt der Wiener Kunsthistoriker mit Wohnsitz Berlin heitere Gelassenheit in Lebensfragen. Davon handelt sein Buch, Kleiner Seelenklempner, wie sie sich glücklich durchs Leben improvisieren. Ich kenne Menschen, und dazu gehöre ich durchaus auch, die natürlich solche Listen und Pläne und große Entwürfe brauchen, um nicht völlig auseinanderzufallen. Aber man sollte diese Pläne nur nehmen, um sich im Inneren dieser Pläne frei zu bewegen. Und mal schauen, was kommt, ist, wenn man ungefähr weiß, wohin die Reise geht, eine Haltung, die nicht ganz schlecht ist. Die Improvisation sei der Gegenentwurf zur großen Planung. Ein Manager hat ihm Folgendes erzählt. Sie mussten einen 15-Jahres-Plan machen, wie die Entwicklung ihres Sektors in der Wirtschaft ist. Und er sagt, das sind Planungen, die 1-2 Jahre wirklich valide und echt sind, und dann beginnt die pure Fantasie. Pseudopläne. Sie sollen Vertrauen schaffen. Wer keinen Plan hat, verunsichert die Klientel. So wie ein Seiltänzer, der wackelt und wankt. Das Seil zittert und dem Publikum stockt der Atem. Vielleicht aber hält er gerade durch das Schlingern die Balance. Christian Ankowitsch meint, man bewundert die Akrobaten des Lebens, aber man fürchtet sie auch. Die Improvisierer sind auch Regelverletzer, und sich gegen die Regeln zu stellen, ist immer ein einsames Gewerbe. Erstens folgen einem die meisten Leute dabei nicht, das heißt, man muss das alleine durchstehen. Und das Zweite ist, man kann dabei auch verdammt falsch liegen. Was aber hat die Menschheit vorangebracht? Die Beachtung von Regeln? Vielleicht war es eine Kombination aus Mut, Spieltrieb und innerer Freiheit. Etwas zu entdecken, was zu entwickeln, auf etwas draufzukommen, ist im Kern eine total paradoxe Veranstaltung. Aus dem einfachen Grund, denn wir suchen etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Man tut etwas, was außerhalb dieses Regelsystems steht. Das heißt, jeder, der was Neues entwickeln will und muss, muss improvisieren. Regelverletzer tummeln sich besonders gerne im Film, in der Literatur und auf der Theaterbühne. Und sie sind häufig sehr charmant. Till Eulenspiegel, Felix Krull, Spider-Man und vor allem Captain Sparrow aus Fluch der Karibik. Ihm kommt immer ein rettender Einfall, wenn es brenzlig wird. Ein Meisterstück der Improvisation auf hoher See lieferten 1720 auch die Piratinnen Anne Bonny und Mary Read. Hier, Anne Bonny und Mary Read. Seid der Seeräuberei und des Diebstahls für schuldig befunden. Ihr werdet am Halse aufgehängt, bis dass der Tod eintritt. Gott sei euren Seelen gnädig. Habt ihr noch etwas vorzubringen? Ich frage euch, Anne Bonny. In der Tat, Milord, wir haben noch etwas vorzubringen. Wir berufen uns auf das Recht unserer Bäuche. Schwanger, frei erfunden in letzter Sekunde. Mit Kindern hatten Anne und Mary, die stets Männerkleidung trugen, zwar nichts im Sinn, aber sie wussten, die juristische Fairness verbot es, Schwangere hinzurichten. Im SC Janus Köln trainieren Lesben und Schwule, wie sie sich gegen Übergriffe zur Wehr setzen können. Sie gehen mit Schwimmnudeln, diesen bunten Würsten aus Schaumstoff, aufeinander los. Das tut nicht so weh. Was meint ihr, wie sich das anfühlen könnte, wenn es eine Bierflasche ist oder wenn es ein Baseballschläger ist? Andrea Löwe, 39 Jahre alt, Kampfsporttrainerin. Das Gefühl, wehrlos geschlagen zu werden, müsste eigentlich bei jedem von euch ein ungutes Gefühl hervorrufen. Und Gegenwehr. Wer nicht flüchten kann, muss sich verteidigen. Schnell und durchaus gegen alle Regeln. Täter halten sich ja auch nicht an Fairplay. Also muss improvisiert werden. Das vermittelt Andrea Löwe. Solange der Täter die Waffe in der Hand hat, ist sie gefährlich. Jetzt warten wir natürlich nicht hier. Ich will ihn ja auf ein Bier einladen. Ich möchte ungefährdet hier wieder raus. Also, muss ich ihn mit Gegenangriffen, zum Beispiel Kniestöße zum Genitalbereich oder hier Ellbogen, Stöße in den Nacken, zum Rücken, was mir auch immer einfällt, bearbeiten. Dann wird tendenziell sein Griff ein bisschen lockerer. Dann greife ich einen Jock, hebel den hier raus, gebe ihm vielleicht noch einen mit und dann laufe ich so schnell wie möglich weg. Angriffe, sagt die Trainerin, die seit 25 Jahren asiatische Kampfkunst betreibt, kommen immer unerwartet. Es gibt keine schulbuchmäßigen Angriffe und daher ist jede Selbstverteidigung in gewisser Hinsicht Improvisation. Ihre Methode ist die effektive Selbstverteidigung. Das ist die Grundlage reflexartiger, intuitiver Bewegungen. eine Situation kurz und schnell zu beenden, wenn man nicht vorher die beste aller Verteidigungen wählen kann, die Flucht. Ist es dafür aber zu spät, könnte immerhin eine Finte hilfreich sein. Alles, was einem gerade einfällt, man kann auch Fragen stellen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Ich nehme mal das krasseste Beispiel, jemand steht mit der Pistole vor einem und dann man sagt dann, wo steht denn dein Auto? Die Forschung hat ergeben, dass das Gehirn nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Also es kann nicht gleichzeitig das Signal geben, abzudrücken und die Frage zu verarbeiten. Es muss aber diese Frage irgendwie verarbeiten und deswegen ist das ein Hilfsmittel. Aber ich tue mich schwer zu sagen, das ist das Sicherste. Improvisation in höchster Not. Gut, wer dafür noch Nerven hat. Die Trainerin sagt, das kann man lernen. Gelernte Improvisation? Durchaus. Das gab selbst Mark Twain zu, der als Meister der spontanen Einfälle gilt. Um eine improvisierte Rede von, sagen wir, 3 Minuten zu halten, brauche ich 3 Tage Vorbereitungszeit. Es geht eben nichts über einen gut geplanten Geistesblitz, behaupten die Perfektionisten. Und das gilt auch für den improvisierten Tanz schlechthin, den argentinischen Tango. Der Tango Argentino lebt auf Improvisation. Der Tänzer improvisiert permanent. Die Dame weiß nie, was der Mann machen soll. Und sie sollte interpretieren die Signale des Mannes ganz schnell, aber sie improvisiert nur die Verzierungen. Norma Raimondi. Nach ihrer internationalen Karriere als Tänzerin lehrt die Argentinierin seit fast 20 Jahren in Köln die Tanzkunst ihrer Heimat. Aber, sagt sie, das Improvisieren des Mannes sollte nicht Selbstzweck sein. Gibt es viele Männer, die tanzen mit Gewalt und sie haben Spaß trotzdem, aber wir nicht, ne? Deshalb ist für die Tanzlehrerin der argentinische Tango kein Tanz für Machos, die mit den kompliziertesten Figuren glänzen wollen und dabei die Frau in ihrem Arm vernachlässigen. Das Wichtigste ist diese Kommunikation. Wenn diese Kommunikation entsteht, geht nicht auch ein einziger Schritt nach vorne. Und man soll den Tänzer lernen lassen mit dem Gefühl. Sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei und vier. Genau, diese melancholische Dinge ist da drin. Es ist 17 Uhr, ihre erste Pause an diesem Tag. Die kleine Frau mit dem hochgesteckten schwarzen Haar lehnt sich entspannt zurück. Ihre zierlichen Füße stecken in warmen Puschen. Sie nippt an ihrem Espresso. Gleich kommt ein Paar, das schon lange Privatstunden bei ihr nimmt. Tanzen aus dem Augenblick. Intuitiv, ohne festgelegte Choreografie. Die Körper scheinen auf geheime Impulse zu reagieren. Hingabe und Eigenständigkeit. Nähe und Distanz und ein fast zögerliches Herantasten an den nächsten Schritt. Erst ein Repertoire an unterschiedlichsten Figuren ermöglicht das freie Spiel der verschlungenen Beine. Offenbar ist das, und nicht nur im Tanz, die Kunst der Improvisation. Freiheit auf einem soliden Fundament. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.